und jüdische Männer nahmen die neue Regierung in die Hand. Völlig aufzudecken, was jüdische Einflüsse an der Missleitung unserer Regierungsgeschäfte und der falschen Beratung der Fürsten vor dem Kriege und während des Krieges verschuldet haben, wird einer späteren Zeit vorbehalten bleiben. Es ist alles genau so durchgeführt, wie das alte Rabbinerrezept es vorschreibt. Dir sollen alle Völker dienen. Die Fürsten sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säugammen sein. Der völlige innere Zusammenbruch Deutschlands aber ist die Frucht einer langen Wühlarbeit. Das Judentum arbeitet seit Jahrzehnten mit rastlosem Eifer an der inneren Zermürbung des deutschen Volkes. Es hat wahrhaft dämonische Mittel und Wege zu finden gewusst, um das Volk der Arglosen zu überlisten und zu verderben. Alles, was den Kern und das Wesen unserer Kraft ausmachte, hat der Jude leise und heimlich unterwühlt und zernagt. Das Kerngerüst unseres Volkstums, den bäuerlichen und bürgerlichen Mittelstand, hat er wirtschaftlich zermürbt, den ländlichen und städtischen Grundbesitz in Verschuldung gestürzt. Durch Monopolisierung der Banken und Börsen wusste er den Handel und Industrie von sich abhängig zu machen, und vor allem aber gab die Presse in jüdischen Händen ein geeignetes Mittel, um deutsches Denken und Empfinden von Grund aus zu fälschen und allerlei irrige Vorstellungen in den Massen zu verbreiten. 50 Jahre Judenpresse kann auch das stärkste und gesündeste Volk nicht ertragen. Was ruchloser Zerstörungsgeist nur irgend ersinnen konnte, um die deutsche Sittlichkeit zu untergraben, die Wirtschaft zu verwirren, das Vertrauen zu erschüttern, alle Autorität zu vernichten, den Deutschen vor dem Auslande und vor sich selber verächtlich zu machen, die einzelnen Klassen und Stände gegeneinander aufzureizen und durch inneren Kampf zu zersplittern, das alles ist mit unvergleichlichem Raffinement durchgeführt worden. Die deutsche Harmlosigkeit unterstützte den Plan. So ist das deutsche Volk bis auf die Knochen zermürbt, in sich zerspalten, irregeleitet und verfälscht in seinem Denken und Streben. Es wird eines Wunders bedürfen, wenn es wieder stark und lebensfähig werden soll. Mit gutem Recht bezeichnet Richard Wagner den Juden als den Dämon des Verfalls der Menschheit. Und in den Krallen dieses Dämons befindet sich die deutsche Arbeiterschaft. Sie ist sein willenloses Werkzeug geworden, weil er sich den Anschein eines Verfechters der Freiheit und der Interessen des Proletariats zu geben wusste, den Massenleidenschaften schmeichelnd. Man muss sich über das ungleiche Paar wundern. Wie sollte ein Volk, das niemals arbeitete, ja, das alle körperliche Arbeit als etwas Entwürdigendes missachtet und dessen ganzes Sinnen auf den listigen und mühelosen Erwerb gerichtet ist, jemals ehrlichen Anteil am Gedeihen der schaffenden Arbeit nehmen? Wie kommt also dieser Fremdling dazu, den Führer des deutschen Proletariats zu spielen? Wie alles am Juden ist auch dies eine kluge Maske und eine weise Vorbeugung. Es war seit Jahrzehnten vorauszusehen, dass die von jüdischer Seite mit heißer Gier betriebene Zusammenraffung aller Erdenschätze immer mehr Besitzlose, immer mehr Enterbte schaffen würde. So musste der Tag kommen, wo der Unwille der besitzlosen Massen sich gegen die Inhaber der goldenen Milliarden erhob. Dem sollte vorgebeugt werden. Darum gründeten die Juden Marx und Lasalle die Organisation des Proletariats, die Sozialdemokratie. Sie nahmen die Führung ihres natürlichen Gegners selbst in die Hand, um diesen von einem vernünftigen Gebrauch seiner Macht abzuhalten. Sie lehrten ihn die Bekämpfung des Kapitals, legten dabei aber alle Sinne nur auf den sichtbaren Besitz, auf das produktive und unbewegliche Kapital, das in Industrie und Landwirtschaft tätig ist und wirklich etwas erzeugen hilft. Sie verschwiegen dem Arbeiter aber völlig, dass es noch ein anderes Kapital gibt, das sich klug hinter den Kulissen verbirgt und von dem gewöhnlichen Staatsbürger überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das spekulative oder mobile Kapital, das völlig unproduktiv ein schmarotzendes Dasein auf dem Rücken der Nationen führt und von dem blöden Sinnen unbemerkt den Rahmen von aller Volkswirtschaft abschöpft. Es arbeitet in Banken und Börsen, wirkt durch künstliche Wertverschiebung und Preistreibereien und plündert ganze Völker aus, ohne dass die Betrogenen recht wissen, wie ihnen geschieht. Niemals hörte man von diesen Dingen in Arbeiterversammlungen reden. Nie wird in den sozialdemokratischen Zeitungen davon geschrieben. Dort wird nur gegen die Schlotbarone und Krautjunker gehetzt, nie aber von den Milliardendieben an der Börse gesprochen. So sind die Volksmassen völlig in den Händen kluger Oberleiter von Fremdenstamm, die sie zu ganz anderen Zwecken gebrauchen als zur Befreiung der Völker. Sie sind vielmehr darauf aus, die Völker in ein neues Joch zu spannen, in ein viel härteres, als sie je getragen haben. Die Verwirrung und Verwicklung ist so weit fortgeschritten, dass es kaum noch einen Ausweg gibt. Die einzige Rettung könnte nur darin gefunden werden, den Arbeitern die Augen zu öffnen, damit sie erfahren, wem sie eigentlich dienen. An diese Aufgabe sollten alle unverzüglich herantreten, denen es um Völkerwohl, um Wahrheit, Freiheit, Kultur und Gesittung zu tun ist. Nicht totschlagen wollen wir die Juden und ihnen keinerlei Gewalt antun. Wir wollen sie nur ausgeschieden sehen aus unserem Volksleben, deshalb, weil sie uns und wir sie in der naturgewollten Entfaltung des eigenen Wesens stören. Mögen sie irgendwo in der Welt einen eigenen Nationalstaat errichten, wie es die Sehnsucht der Zionisten ist. Wir wollen ihnen gern dabei behilflich sein. Die heute so laut erhobene Forderung nach Selbstbestimmungsrecht der Völker soll ebensowohl den Hebräern wie uns gesichert bleiben. Unser Selbstbestimmungsrecht spricht zu uns. Der Hebräer ist ein Fremder von anderem Blut und Geist, dessen Wesensart sich nie mit der unseren verschmelzen kann. Als Fremdkörper ist er ein Pfahl in unserem Fleische, der uns die Erfüllung unseres Strebens nach deutschen Idealen beeinträchtigt. Darum wollen wir uns friedlich und schiedlich mit ihm auseinandersetzen. Im freien Wettbewerb der Nationen möge Juda in einem eigenen Vaterlande seine besten Kräfte entfalten und der Welt dartun, dass die hohen Eigenschaften, deren es sich rühmt, fähig sind, es in seiner Eigenart zu erhalten und zu einem nützlichen Gliede der menschlichen Gesellschaft zu erheben. Bevor wir an die Tatsachen der Gegenwart herantreten, wird es von Nutzen sein, die Stimmen der Vergangenheit hinsichtlich der Beurteilung des jüdischen Volkes kennenzulernen.